Hallo und herzlich willkommen zu H, der Frageform von Ach. Boah, I see what you did there. Ja, schlau, ne? Wir haben die Community gefragt, beziehungsweise gebeten, uns Fragen zu schicken, die wir jetzt beantworten. Sowohl Quatsch als auch ernste Fragen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze läuft. Ich habe etliche via E-Mail gekriegt, ein paar via Twitter, ein paar via Mastodon und von daher... Und was soll ich sagen? Ich lege einfach los. Ich habe keine einzige davon gesehen. Ich würde echt so sehr wünschen, dass Mastodon sich durchsetzt. Einfach wie geil das klingt. Ich habe was per Mastodon bekommen. Thomas fragt, wenn ihr einen Imbiss eröffnen würdet, wie heißt der? Was gibt es dort? Und wer macht was? Wow. Also ich bin tatsächlich schon Teilhaber von einem Imbiss. Und zwar wirklich? Ja, ich habe Anteile im Dönerladen. What? Also hast du so eine Dönerkarte, die so voll ist, oder? Naja, also zumindest wird mir das unterstellt, weil ich so gerne, Leute hinschleppe. Ja, Dönerschmidt ist aber auch so ein typischer... Der Dönerschmidt. Dönerschmidt. Nein, tatsächlich. Also ich schlieb Döner. Ja, ey, auch ganz viel Liebe für Döner. Insofern wäre es auf jeden Fall ein Dönerladen und ich bin die Frage ist ja, der im Eck hockt und sein Eiran schlürft. Die Frage ist ja aber, ob du lieber dann was verkaufst, was du total geil findest oder lieber was du eher so mittelmäßig, dass du nicht weißt. Dass du es dir kaputt machst oder dass du die ganze Zeit davon isst? Ich sage jetzt mal, wenn du in so eine handelsübliche fränkische Metzgerei gehst, dann siehst du ja den Verkaufspersonal schon an, ob die eher Kategorie Vegetarier sind oder ob die sich eher mit der Produktauswahl beschäftigen. Okay. Auch in ihrer Freizeit beschäftigen. Das ist vielleicht eine ganz gute Umschreibung. Das war jetzt voll diskriminierend, aber du weißt schon, was ich meine, ne? Und da frage ich mich, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einer Eisdiele arbeiten würde, das wäre nicht gesund für mich. Ach so, ja, aber das ist, glaube ich, wie die Leute, in dem Fall Markennennung ohne Werbung, die Leute, die beim Thomann arbeiten, gerade die in der Gitarrenabteilung, die erklären dir genau, welche Gitarre wie funktioniert und welche scheiße ist und welche nicht. Ja, aber die werden ja nicht fett dadurch, dass sie nein, zu Hause Gitarre spielen. Nein, aber die werden arm dadurch, dass sie ihr ganzes Geld für Gitarren selber ausgeben. Also will sagen, ich glaube sozusagen so die Musiknerds, die dann im Musikhaus arbeiten, die hauen da auch ordentlich viel Geld bei ihrem eigenen Arbeitgeber raus. Das ist aber nochmal was anderes. Das ist nochmal was anderes. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich tatsächlich echt sowas mega Ekliges lieber verkaufen würde, dass ich selber nur mit Handschuhen anfassen würde. Ja. So, keine Ahnung. Schweineohren in Aspik, ja. Aber also lass dir eins gesagt sein, wenn du den ganzen Tag mit was umgeben wirst, dann bekommst du relativ schnell eine neutrale Haltung dazu. Ich kenne das glaube ich nicht. Also ich habe 3 Tage lang mal an so einem Altstadtfest Langosch rausgebraten. Ach. Und danach, also ich stank aber jeden Langosch. Tag nach Fritteuse. Aber, ja. Ich mag Langosch heute auch immer noch, aber nach diesen 3 Tagen denkst du auch, ja, ich habe halt keinen Bock drauf, aber ist okay. Also, keine Ahnung, es geht jetzt schnell in die Richtung, was deine Lieblingsküche ist. So, ja. Und ich behaupte, dass wenn ich ein Teilinhaber eines geilen italienischen Restaurants wäre, könnte ich mich bis zu meinem Lebtag dort ernähren. Ja. Also, das Langosch ist vielleicht auch etwas zu eingeschränkt. Okay, und aber Aber Teilinhaber, das klingt so unverbindlich, so, na, ich habe da irgendwie ja, genau. Aktien und ich muss gar nicht hin, aber. Weil, pass auf, ich glaube nämlich, die Frage ist, nämlich, wenn wir 3 sozusagen den Imbiss zusammen aufmachen würden, wie würde der heißen, was gibt's dort und wer macht was dort? Also dann so alias so die 3. Also es würde wahrscheinlich heißen, ach, das kann man essen. Ja. Und dann gibt's Schweinegesichter in Aspik zum Beispiel, ja. Okay, und wer macht was? Und ich weiß jetzt nicht, wie der Dominik mit seinem Eiran in der Ecke da reinpasst. Ich esse es. Ich denke, der Dominik, der Vorkoster. Der Dominik wird wahrscheinlich die Zapfsäulen beaufsichtigen. Oh ja, das klingt nach mir. Okay, was machst du? Ich fütter die Schweine. Und ich? Du bist der, wie bei Rocky Balboa, der die Leute begrüßt. Ich weiß gar nicht. Achso, ich hab's gedacht, der die Schweine verprügelt. Wie macht man denn so Sülze? Also wie lange lassen wir uns denn Zeit für die Beantwortung? Was muss man denn da machen? Zu lang. Wenn wir jetzt anfangen, gut, die Sülze zu recherchieren, würde ich doch vorschlagen, alles wir gehen gut. Zur nächsten Frage. Gut. Peter hat eine ganze Reihe an Fragen. Erstens, wer von euch spielt am besten Golf? Der Jürgen. Jürgen. Okay, das ist der einzige Golfspiel. Das ist welches Ding sie hast du? Handicap? Ich habe mein Handicap noch nicht verbessert, weil ich ja nicht aktiv spiele. Ich habe einfach Profi angekreuzt. Genau. Aber tatsächlich, irgendwie habe ich es dieses Jahr jetzt mit dem Gleitschirmfliegen nicht wieder geschafft, da weiterzumachen. Also ich bin noch da mitten in meiner Ausbildung, aber ich habe beschlossen, ich lasse das jetzt mal dieses Jahr ruhen und überrede stattdessen meinen Kletterpartner mit mir Golf zu spielen. Also ich will dieses Jahr auf jeden Fall noch Golf spielen. Moment, also du gehst nicht fliegen, sondern bringst den, mit dem du kletterst, dann zum Golf spielen. Genau, aber zum Fliegen, sind ja drei Hobbys auf zum einmal. Fliegen kann ich ihn nicht überreden. Ja. Und ich habe ja auch nur begrenzt Zeit. Ja. Jürgen ist auch so ein Tausendsasser. Frage 2. Was sind eure Lieblingsgetränke? Jetzt habe ich gedacht, was ist euer Lieblingshandicap? Spezi. Was ist mein Lieblingsgetränk? Ja, also es hätte, ich weiß nicht, Jahrzehnte in meinem Leben gegeben, hätte ich wie aus der Pistole geschossen Club Mate geantwortet. Ich hätte natürlich Bronde geantwortet, aber damit es jeder versteht, Club Mate, aber das ist heute nicht mehr, ist heute nicht mehr wahr. Ja, sondern? Das ist echt schwer. Was, stilles Wasser. Wie definiert man ein Lieblingsgetränk? Naja, ich habe ja schon in Sekundenbruchteilen geantwortet. Ja, alles gut. Also, wer meinem Twitter-Kanal folgt, der wird auch regelmäßig Retweets von Süddeutsche Zeitartikeln über das Lieblingsgetränk Spezi. Ja, also für gesüßte Getränke habe ich tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Da fühle ich mich immer schlecht danach. So, und das, mein Lieblingsgetränk ist wahrscheinlich tatsächlich Whisky. So, das ist was. Ja, nein, was hat eine. Das heißt ja nicht, dass du viel trinkst. Das hat eine große Bandbreite einfach. Und das ist spannend und aufregend. Und da ist mehr dabei als Wasser ist nur Wasser. Ja, so, da interessiert mich, naja. Oh, naja, Nestle, Wasser hat schon auch Nestle Bandbreite. Vielleicht auch die Geschichte. Es gibt den Wasser, wie heißt das? Wie heißt denn in meiner laienhaften Perspektive ist Wasser einfach Wasser. Ja, das ist wie Salz. Ja. Salz ist einfach Salz. Ja, so, da ist nicht spannend. Aber Herr Weißmann, was sagen aber Sie Whisky denn? Oder Kaffee zum Beispiel. In letzter Zeit beschäftige ich mich sehr viel mit Kaffee, weil ich mir habe mir jetzt eine Siebträgermaschine gekauft und jetzt mahle ich meinen Kaffee immer, bevor ich mir Kaffee mache. Das ist, ich krieg's mit nicht, einem Block und Stiften. Ich krieg's auch nicht hin. Wahrscheinlich schmeckt er deswegen nicht gut. Aber es macht mir Spaß. Ja, schön. Also ich glaube am meisten neben Wasser trinke ich Cola irgendwie mit ohne Zucker. Ansonsten, das war aber nicht die Frage. Großer Freund von Ayran. Oh ja, Ayran. Ayran ist super. Trinkt den nicht so oft oder so, aber so ein leckeres Getränk gerade zu essen. Großer Ayran-Freund. Vor allem, ich esse halt auch gerne mal scharf und dann ist Ayran so die perfekte Gegenbalance, aber ich kann wieder scharf essen. Oh, und dann lösche ich es wieder ein bisschen. Ohne Milch wäre mein Leben auch um einiges ärmer. Mm. Mhm. Muss ich jetzt mal so festhalten. Ja. Auch ein schöner Satz für die Xing-Profil. Dieser Und der dritte von Peter, der wiederum aufgegriffen wurde, oder beziehungsweise, nee, nicht aufgegriffen, sondern die gehen so Hand in Hand, da würde ich die beiden ineinander packen. Peter schreibt noch, in welcher eurer 8 Geschichten würdet ihr am liebsten vorkommen? Und dazu passend fragt Photonenzähler auf Twitter als @Photonenzähler, bei welcher eurer Geschichten wärt ihr gerne live dabei gewesen? Ich finde es auch schön, dass du nochmal klar machst, wie der auf Twitter genau heißt, als ob irgendwie das zweifelhaft wäre, wer oder was Photonenzähler ist. Live dabei gewesen. Naja, dann muss das ist fast zu leicht. Ja, der Maurice. Ja, das kann eigentlich. Ja, keine Ahnung, wir haben halt ganz viel Tuberkulose und Kriege und die Maurice-Geschichte. Also ich verschärfe halt so die Frage mal, da wir ja alle mit Maurice antworten würden, weil das ja auch super zum Zuschauen ist. Ne? Es ist ja ein Spektakel für die Massen. Aber alles außer Maurice. Also ich weiß die Antwort tatsächlich. Ich wüsste, welche Person ich sein wollen würde. Und zwar hier unser, mir fällt ja nicht mehr ein, unser jugoslawisches Vorbild für James Bond. Mhm. Popov. Mit dem Fisch, der dann da sich in das Taxi Duschko ruft und dann reinsitzt. Duschko Popov. Ja. Wow. So, und jetzt kommt ihr. Das wäre mir zu aufregend. Ja. Das, Aber es heißt hier nicht, dass du die Person sein musst. Hm. Oder ist das jetzt deine Prämisse? Habe ich jetzt einfach mal für mich so festgelegt. So. Also andersrum, ich würde irgendwas in der heutigen Zeit oder was noch nicht so lange her ist, weil keine Ahnung, so ne, irgendwie so 16. Jahrhundert oder sowas, da ist dann irgendwie mit der Medikamentenversorgung und sowas und medizinisch alles immer schon kacke, von daher, Da wäre ich dann eher im Publikum bei, was, Hans Meiser, wo sie über die Brücke sprechen, wo immer noch die Züge drüber fahren und die Klos benutzt werden. Auch eine schöne Antwort. Ich muss noch ein bisschen drüber, nachdenken. Ja. Okay. Ich reiche das nach. Ja, gerne. Yvonne fragt, wie läuft eine Aufnahme bei euch ab? Und dazu auch wieder passend, schreibt Bagelfish, @Bagelfish1, also wie die Ziffer 1 auf Twitter, wo nehmt ihr euren Podcast auf und wann gibt's mal wieder Torpedoboote? Torpedoboote? Tatsächlich lege ich mir erst sehr kurz vor der Aufnahme fest, worum es überhaupt geht. Das ist vielleicht auch, das muss ich mir selber mal eingestehen, eigentlich ich recherchiere sehr wenig vorab, ob sich eine Geschichte ereignet, sondern verlasse mich sehr, sehr stark auf mein Bauchgefühl, weil wenn ich dann mal anfange, wirklich zu arbeiten an so einer Folge, habe ich meistens schon nicht mehr genug Zeit, das nochmal rückgängig zu machen und zu ändern. Ja, Selbsterkenntnis ist der erste. Das ist so ein bisschen, du committest und gehst all in, ne? Ja, ja, ja, das ist aber auch so meine Lebensweise, ne? So, so bin ich einfach. Ich weiß, dass ich es könnte noch ein bisschen besser sein, das Format, wenn ich strukturierter wäre. Noch besser, es würde ja niemand aushalten. Quasi jetzt heimfahre und dann schon quasi drei Bücher aussuche, die potenziell in Frage kämen und dann anfange zu lesen und dann in einer Woche entscheide, okay, aber hätte das nicht auch die Gefahr, dass du dich so verzettelst, dass du nie ein Thema komplett fertig machst, weil du immer denkst, es könnte noch besser? Oder müsst vielleicht in eine andere Richtung gehen, weil die vielleicht noch besser wäre? Also was ich sehr gut kann, ist deadline-orientiert arbeiten. Okay. Also ich weiß, wenn eine Deadline kommt, auch in der Regel, wie ich sie dann einhalte. Also irgendwann kommt der Punkt. Ja, cool, aber du könntest ja jederzeit sagen, wir nehmen drei Wochen später auf. Ja, oder 10 oder 15. Aber das ist nicht sein Stil. Genau, da kennst du mich, glaube ich, gut genug, dass ich das nicht. Also ich weiß, wenn eine Deadline kommt und dann weiß ich irgendwann, okay, jetzt kann ich nicht mehr anders. Und was ich dann eher ja mache, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich versuche dann Geschichten, die vielleicht meines Gefühls nach zu kurz geraten sind oder vielleicht nicht eigenständig genug sind, noch zu begleiten. Mhm. Und tendenziell ist es so, dass wir zumindest am Anfang oftmals bei uns privat aufgenommen haben und unterdessen aber in Räumlichkeiten in Nürnberg eigentlich die Hauptaufnahme für die langen Folgen machen. Und das ist eine große Glasfront, das haben wir auch schon öfter betont. Ja, dementsprechend halt die Aufnahme. Also wer mal eine Bank außen aufstellen will und so ein kleines Volksfest während der Aufnahme veranstalten möchte. Vor allem wäre das auch einfach eine Bank nicht an einem Haus, sondern Richtung von einem Haus, weil einfach eine Glasfront ist. Du, aber was wir auf jeden Fall machen können, ist, wenn sich genug Leute finden, die sich dafür interessieren, ist hier mal ein paar Leute reinhocken. Wir haben ja auch eine Couch. Bei einer Aufnahme. Nee, also ich meine, hier sind auch Buchlesungen und keine Ahnung, Kunstausstellungen. Also das klingt jetzt nach mehr Raum, als es ist, aber hier bringt man auch mal 20 Leute unter. Ja, also. Ja, aber halt nicht jetzt mit Abstand gerade, aber mit 35 Grad im Sommer. Nein. Mal irgendwann. So, jetzt nicht nächste Woche. Ja. Aber wenn das jemanden interessiert, gerne mal melden. Vielleicht können wir das für nächstes Jahr uns mal vornehmen. Ja, und so eine Aufnahme läuft eigentlich so ab, wir treffen uns, ja, so in der Regel so. Und dann schalten wir irgendwann auf Rekord und nehmen auf. So ein bisschen, ja. So 6 Uhr abends, essen manchmal noch zusammen. Du verrätst uns immer noch nicht, worum es geht. Und ich irgendwann. Immer noch. Stimmt, du isst immer noch. Dominik surft währenddessen ein bisschen im Handy. Ich irgendwie helfe dir bei der Technik und dann irgendwann pegeln wir ein und liegen los. Irgendwann wird Dominik müde und dann dauert es nur noch so 2-3 Stunden meistens, bis wir. Bis wir fertig sind mit der Aufnahme. Ja, ich kann nur betonen, die kurzen Aufnahmen sind echt schön. Und die Torpedoboote, wann gibt es wieder welche? Ich glaube, ich wäre gerne der Strafverteidiger bei den Egeln gewesen. Das ist schön. Das ist sehr spektakulär. Das ist eine Scheißzeit, um zu leben, glaube ich. Ja, ist egal. Aber für diesen einen Moment, weißt du? Für diesen mein Leben, Moment in Time. Für diesen einen geschichtsbuchträchtigen Moment. Also, die Torpedoboote, habe ich ja neulich schon erzählt, ist das einzige Kriegsgerät, was ich einfach bedingungslos witzig assoziiere. Und ich habe mich beömmelt bis aufs Äußerste für die Zenobi, bei der Zenobi-Folge. Also jederzeit wieder. Sehr gut. Unbekannt fragt, wie geht ihr mit der Hitze um? Leidend. Jammernd. Also ich meine, ich finde es geil und gehe raus. Also es ist tatsächlich, ich bin heute, habe irgendwie wieder eine große Runde um Werdersee gedreht, irgendwie. Es ist nicht, dass ich es alles so einfach wegstecke, aber irgendwie im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich so sehr leide, dass es so heiß ist. Ich finde eher, wenn es richtig kalt ist und ich nichts tun kann. Also Skifahren finde ich ja geil, zum Beispiel. Aber irgendwie so, wenn es so matschgrau draußen ist und dann muss ich raus, tausendmal schlimmer als kalt. Echt? Also ja. Gerade die Tage feiere ich wirklich, dass ich das Haus nicht verlassen muss, wenn es nicht sein muss. Ja gut, du hast Keller und so, ne? Ja, ich arbeite halt im Untergeschoss. Das ist aber kein Keller, sondern einer mit Fenster in den Garten, nach hinten quasi Keller. Ja. Und es ist aber sehr kühl. Also es ist auch warm die Tage, aber durchaus aushaltbar. Und immer wenn ich kurz rausgehe, um schnell, keine Ahnung, zum Bäcker oder so, ich bin völlig nass und bin froh, dass ich den Rest des Tages nicht mehr aus dem Haus muss. Wohingegen im Winter mache ich mir meinen Kachelofen ein, halte mir die Bude voll. Ist schön. Und wenn es richtig, richtig knülle heiß ist, dann mache ich sogar noch die Balkontür auf und genieße frische Luft bei super geiler Kaminwärme. Das ist, verstehen. Das mag ich sehr. Ja. Also ich bin ein Frühjahr-Typ. Ja, verstehe ich. Ich mag halt, also ich bin auch schon ein großer Feind von Klimaanlagen. Ich kann das überhaupt nicht abhaben. Also auch im Auto oder so, Lüftung ja, aber Klimaanlage aus. Ja, so im Büro hatte ich mich auch immer. Also es ist besser als durchgehend schwitzen, gerade wenn du dann irgendwie auch Termine und irgendwas hast, aber. Ja, ich verstehe es, aber ehrlich gesagt, lieber den Dreivierteltag schwitzen und dann umziehen und duschen vorher. Und dann umziehen in ein Haus mit Klimaanlage. Ja, nein. Dominik, wie gehst du mit Hitze? Ich habe da schon geantwortet. Ich habe jammern. Ach so. Leidend, ich habe jammern. Ich mache den ganzen Tag so. Und versuche mit meiner Zunge noch mehr Kühlfläche zu bekommen. Anonym fragt, wie viele Aufnahmen sind nichts geworden, / sind gelöscht worden? Wie viel schneidet ihr da raus? Also das ist wirklich was ich mehr als beeindruckend finde. Ich habe gerade nachgeguckt, wir haben im März 2017 angefangen, das sind jetzt knapp 3,5 Jahre. Ja. So, wir werden im März kommenden Jahres, werden wir das 4-Jährige feiern, so Gott will. Eigentlich ja im Januar, weil da hat es begonnen. Und also wir hatten ein einziges Mal hatten wir technische Probleme und nein, wir hatten schon oft technische Probleme. Naja, aber nicht naja, was wirklich. Denk an die Folge mit Travis, wo meine Spur einfach nicht aufgenommen worden ist. Ja. Oder okay. Die Folge mit Sebastian, die du jetzt wahrscheinlich im Kopf hast. Aber das mit Travis erinnere ich mich gar nicht mehr. Was war? Da hatten wir schlicht und ergreifend das Aufnahmegerät noch kurzfristig geändert. Nee, wir hatten da ja noch die anderen Headsets und da hat eins hat so ein bisschen gebrummt, glaube ich, sogar, oder gespackt. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir probieren es mal in dem anderen Eingang vom Interface, weil wir 4 Eingänge haben, aber nur 3 benutzen. Und dann haben wir umgesteckt. Und haben aber dann vergessen, in der Software den Eingang umzukonfigurieren. Aber es ist doch nicht verloren gegangen, sondern die Audioqualität ist nur schlecht, weil das nur. Genau, weil ich halt mit dem Irre spreche. Das war dann irre. Das war dann völlig wahnsinnig. Das war jetzt ja auch eine mehrstufige Frage. Genau. Also die Frage 1 war, haben wir schon jemals was nicht ausgestrahlt, was wir aufgenommen haben? Nein. Jein. Minimals. Neulich hatten wir mal. Minimals. Das werden wir noch retten. Aber die, glaube ich, retten wir noch irgendwie kreativ. Das kriegen wir irgendwie hin. Aber so richtig. Das war eigentlich genau die gleiche Situation. Ja. Also wir haben quasi die Software nicht richtig konfiguriert weil wir das Setup anders hatten als bei der Aufnahme zuvor und haben da auch wieder vergessen, eine Spur aufzunehmen. Sind alle nur Menschen. Ich erkenne ein Muster. Ja. Aber also, das Thema Zensur kann ich wirklich sagen, wir haben bei den Tausenden von Stunden, die wir gefühlt hier schon beisammen saßen, gab es, glaube ich, also, es ist völlig zu vernachlässigen, wie viel wir rausgeschnitten haben. Ja. Einmal haben wir den Namen gepiepst, wo wir dann im Nachhinein gesagt haben, so, den Namen lassen wir doch raus. Also da wurde irgendjemand erwähnt wegen irgendwas. Ja, ich weiß aber nicht mehr. Das ist aber wirklich, also ist so gemein. Also das ist zum Beispiel was, der Sean, den machen wir jetzt auch mit einer eigenen Kachel demnächst, der kuratiert wirklich seinen Podcast. Also der nimmt wirklich ganze Passagen, stellen wir das raus. Ja, aber tatsächlich, ich habe auch schon ja einzelne Episoden mal für andere Projekte alleine aufgenommen. Tatsächlich musst du das fast machen, wenn du alleine machst, weil du nie so. Aber der hat auch Interviewpartner. Stimmt, aber er macht auch vieles alleine, oder? Nee? Nein. Doch, der macht drauf, habe ich nicht. Ist ja egal. Ich meine, er macht was. Also ist ja letztlich Wurst, was andere machen, aber wir strahlen eigentlich zu 99,9% das aus, was auch. Ja, weil wir ja nicht, also wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir würden uns quasi den Humorteil streichen und auf historische Korrektheit verlassen und darum geht's. Ja, dann müssten wir das. Dann würden wir ja auch anders rangehen und brutal viel streichen. Unglaublich Meta finden würde, weil das ist ja jetzt ein neues Format, dieses Fragen beantworten, wenn der Philipp das im Schnitt die Frage rausschneiden würde. Das finde ich sehr meta. Nee, piepsen. Ja. Piepsen wäre noch blöde. Und dann piep. Ja. Nee, aber tatsächlich rausschneiden. Ich überlege gerade, wenn du dich mal formulierungstechnisch völlig verrannt hast. Aber das ist ja, also dann wiederholst du es ja einfach nochmal. Ja, und meistens lässt das drin, um mich zu ärgern. Ja, weil es zu viel Spaß macht. Gerade wenn du sagst, das schneiden wir dann nachher raus, dann ist das für mich die klare Anzeige, das bleibt drin. Ich selber schneide das gerne mal raus, wenn er sich irgendwo, wenn er sich irgendwo vergatzt. Aber meine Unzulänglichkeiten, die werden immer irgendwie breit getreten. Sag halt einfach, dass du das nächste Mal, dass du es unbedingt drin lassen möchtest. Das schon mal genau, passiert. Genau. Nein, also wenn dir da wirklich mal was unangenehm ist, dann sag mir das, ne? Also ich kann damit halt, das auch wirklich ignorieren können. Kann mich das halt aber danach schon immer nicht mehr dran erinnern. Das ist immer das Problem. Nee, also, aber wenn du das wirklich doof findest, dann sag Bescheid. Ich weiß nicht, ob diese Drogen damit zusammenhängen, aber. Und da zischte sich wieder was rein. Schön. Andreas fragt, wie kam es zu eurem Namen? Tja, es gab keinen Widerspruch. Ja. Es war der erstbeste Vorschlag und niemand hat widersprochen. Also es war wirklich wir haben einen Namen gesucht und dann irgendwann stand dieses Ach im Raum und da war ein, ja, aber wir finden bis dahin noch was Besseres und wenn wir nichts finden, dann nehmen wir das jetzt. Das ist wie so ein Projektname, so ganz typisch. Das eigentlich. Ist eigentlich wie bei dem ganzen Projekt. Die anderen beiden waren immer zu faul, sich um irgendwas zu bemühen. Wobei, das kann man jetzt dem Philipp echt nicht vorwerfen, ne? Ja, mir schon. Aber dem Dominik kann man es vorwerfen. Bin voll dabei. Und ich kam in die erste Sitzung mit diesem Vorschlag und keiner hat sich getraut. Nee, ich habe ja tatsächlich Sachen gesucht, also für mich, aber ich habe einfach echt nichts Ordentliches gefunden. Also das, ich sage das gerne dokumentiert, aber ihr beide seid ja der Wahnsinn, weil ich meine, wenn ich jetzt sage, dass ich 3,5 Jahre, wir das jetzt hier schon gemeinsam machen, allein was ich Zeit schon verbracht habe, nur mit Aufnehmen, ja ist schon ein wahnsinniges Commitment, was ich in meinem Leben hat. Mhm. So, der Jürgen ist ja das kommt nachher auch noch als Frage, unvorstellbar, was du Arbeit da reinsteckst und dass der Herr Weißmann lieber eine Stunde, naja, was sage ich, 1 Stunde, 10 Stunden länger im Schnitt ist als eine zu wenig, gibt es auch nicht zu diskutieren. Also massive Kudos an euch beide, aber ihr seid auch nicht ganz dicht. Also man muss jetzt aber auch hier sagen, dass sozusagen ich verbringe so viel Zeit im Schnitt, weil ich halt Audio putze nochmal sozusagen. Das ist jetzt nicht, dass ich da wirklich irgendwie sage, oh, ich schneide da jetzt Dinge raus oder irgendwas Schlimmes. Und bei mir ist einfach nur Realitätsflucht. Ja, ich habe halt so ein schönes Leben, ich muss das nicht. Nächste Frage ist sehr kurz, immer noch von Andreas. Erklärt Philipp die Regeln bei A jedes Mal nur, um Dominik zu ärgern? Ja. Genau. Heißt es A, also AH, oder A, einfach nur der Buchstabe A, Fragezeichen. Ja, wir machen irgendwann mal noch die Kurzform von A und dann gibt es nur noch einen Hinweis und keiner rät. Also tatsächlich. Und dann ist nur ein A. Das wundert mich jetzt gerade, aber tatsächlich heißt das AH, ne? Also für uns ist es 100% klar, dass es AH ist, aber das ist ein super interessanter Hinweis, dass das immer nur als Bonus-Episode. Ja, weil ich kriege mich öfter auch, wenn ich mal so eine Liste kriege mit 10 Hinweisen, dann steht da manchmal A und manchmal AH drüber. Also krass. Von daher. Nee, also es ist tatsächlich für uns intern AH. Von daher ist es Kanon. Das sagen wir ja oft auch. Das mit dem Bonus in dem Titel, das kommt eigentlich aus der Zeit, weil früher gab es diese Kategorien für Episoden nicht. Inzwischen kannst du die kategorisieren. Gibt entweder Teaser oder Trailer, verwechsel ich immer Teaser, glaube ich. Teaser, Full und Bonus. Und je nach Abspielgerät werden die dann auch unterschiedlich angezeigt oder kannst du rausfiltern oder wie auch immer. Aber wir könnten tatsächlich ab der 150 anfangen, das nicht mehr Bonus, sondern A zu nennen mit AH. Aha. Können es aber auch einfach. Ich bin ein Freund von Kontinuität. aber Dominik, das ist eins der wenigen Dinge, die du in der Hand hast. Ich vertraue da voll auf deine Kompetenz. Sven alias Ochmeno Sven @SvenUckermann. Wer ist das denn? Twitter fragt. Da wir ja alle wissen, welche Folge @BA2019, sprich unser Dominik, am nachhaltigsten verstört hat. Was war Nummer 2? Oder gleich Top 10 sind ja immer beliebt. Was mich verstört hat nur. Ja. Also Sven, erstens muss ich dir mal ganz persönlich was sagen. Wie du in meine Wunde permanent stocherst, das verletzt mich im wahrsten Sinne des Wortes. Je. So, ich habe dich natürlich trotzdem lieb. Und das Zweite, was hat mich denn verstört? Puh. Wir könnten mal man kann ja, das gibt ja so Dienste, wo du YouTube-Videos zusammen gucken kannst. Also jeder zu Hause bei sich, aber zeitgesteuert zusammen. Ein gemeinsames Podcast hören? Wir könnten mal diese Folge zusammen nochmal hören. Ich glaube, die. Aber bitte mit Facecam. Die Lobotomie-Folge ist, glaube ich, am verstörendsten. Wirklich? Ich hätte jetzt eher auf die Arsen-Folge gedacht, wo die ganzen Kinder dann auch alle sterben und mega grausam. Können wir bitte zur nächsten Frage gehen? Ich finde es schon bemerkenswert, weil ich weiß nicht, aber also mich lässt das Vielleicht ist es, weil ich mich vorher schon damit beschäftigt habe. Aber mich lässt es in so einem Moment eigentlich relativ kalt. So, also, ne? Mir geht es um den Gag. So, ich versuche das so hinzudrehen, dass es möglichst, eine Reaktion hervorruft. So im Guten wie im Schlechten. Aber ich denke nicht mehr drüber nach, ob das jetzt irgendwie pietätlos oder, naja, manchmal schon, aber manchmal schreibe ich es mir auf, dass es pietätlos ist, dass ich es nicht vergesse zu erwähnen. Also für mich sind halt, ich sag mal, für mich sind so Sachen wie Kriege, wenn der Hund stirbt. Nee, so Sachen wie Kriege und irgendwie Bevölkerung leidet oder, ich meine, wir hatten jetzt, um das ein bisschen zu spoilern, wir nehmen die Folge jetzt nach einer längeren auf, in der auch wieder die Rede vom Zweiten Weltkrieg war. Na, also alles, was das Thema KZ-Verfolgung von Menschen und Ähnlichem zu tun hat, das ist was, wo ich echt einen Kloß im Hals krieg, weil da halt einfach viel Gräuel passiert ist, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite dann irgendjemand von im 16. Jahrhundert, wo der Doktor irgendwelche absurden Sachen verschreibt, da, finde ich, stößt man dann eher auf so einer persönlichen auf so einer persönlichen Ebene auf, wo man sich eher vorstellt, so ein, oh, krass, wie schlimm das damals gewesen sein muss, und du hattest ja auch nichts anderes. Das war ja auch keine Absicht dahinter oder so, dass man sagt, so Egel sind schlimm, den Leuten noch anzulegen, die schon krank sind oder so. Aber, ich vergaloppiere mich gerade total. Ja, ich glaube tatsächlich, dass du sagen willst, dass dich diese Mittelalterfolgen meinetwegen nicht so mitnehmen wie was, wo halt irgendwie KZ ein Thema ist. Ja. Und das ist aber auch, das spüre ich auch, dass die auch nicht so krass, wie soll ich das jetzt sagen, dass die nicht so krass gut funktionieren, weil ich glaube, das habe ich ja Dark letztes Mal vorgeworfen, ich glaube, dass du diese Diskrepanz ausbrauchst. Du brauchst total. So ein Katastrophenszenario, und wenn du darin dann eine schöne menschliche Geschichte erzählen kannst, dann hast du so einen riesen Kontrast und der macht es wahnsinnig spannend. Genau. Und wenn du aber sagst Mittelalter und alle haben so Pest und Ratten und Aderlass und keine Ahnung. Ja gut, aber das ist ja auch mit dem Zweiten Weltkrieg, da weißt du ja auch, dass da schlimme Dinge passieren. Ja, stimmt eigentlich. Also ich wollte gerade sagen, ich finde, da finde ich meine Argumentation gerade selbst ausgehebelt. Da finde ich eigentlich noch viel schlimmer, weil das ist ja richtig systematisch und boshaft und so. Gerade habe ich irgendwie muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz schönen Downer reingeballert. Ja, nächste Frage bitte. Gut. Martin fragt, wer war bisher euer liebster Gast und wen hättet ihr mal gerne? Also liebsten Gast würde ich jetzt gar nicht sagen, weil die waren alle toll. Ja, wen hätten wir mal gerne? Klaus und Klaus? Was ihr, habe ich euch das mal erzählt? Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ja mal, da hatten wir noch keine 3 Folgen aufgenommen, glaube ich, da bin ich schon an die Grenze des Formats gestoßen, weil ich eine Person behandeln wollte, die noch lebt. Ja. Und die habe ich angeschrieben. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, habe ich das mal erzählt? Ja. Der Fälscher. Oder der Hochstapler. Nein. Aber das hast du der erzählt. Französische Hochstapler, den du angeschrieben hast? Den habe ich auch angeschrieben. Ja, eben. Der Deutsche, den Deutschen hast du doch, den hast du da nicht auch? Den Kaufhauserpresser. Ja, genau. Richtig. Der hat leider nie geantwortet. Also das hätte ich mal spannend gefunden, weil mit dem hätte ich keinen Wer bin ich, sondern den hätte ich gerne als Teil. Wer bin ich? Als Teil der richtigen Folge. Und was mich halt mega wurmt an der Sache ist, dass der bei dem Detektor FM Podcast zu Gast war. Nein. Wo es ums Geld ging. So, reden ist Geld. Ja. Ich hätte gerne Will Arnett. Ich glaube einfach, ich war zu lazy, weil ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und habe schon gedacht, nein, wahrscheinlich liest er gar keine E-Mails, und ich hätte ihm wahrscheinlich einen Brief oder einen Fax oder irgendwas schreiben müssen, und das haben die wahrscheinlich gemacht. Ich glaube, daran lag's. Ich finde es ein bisschen schade, ich habe, das wisst ihr jetzt nicht, aber ich habe Klaus und Klaus angeschrieben, ob sie uns was schicken, einen Gruß. Sie haben sich leider nicht oder noch nicht gemeldet. Gibt es sowas in Deutschland auch? Es gibt ja diesen amerikanischen Dienst, wo du Prominente irgendwas einsprechen lassen kannst. Wie hieß der noch gleich? Fiverr. Gibt keine deutschen Prominenten, oder? Deswegen gibt es den auch in Deutschland nicht, den Dienst. Nee, das glaube ich nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass du gerade, hey, das ist halt die Frage, wie siehst du wieder Persönlichkeiten oder Prominente? Weil ich bin mir sehr sicher, dass du etliche YouTube-Prominente bei sowas findest. Das ist meine Million-Dollar-Idee, die ich jetzt einfach knallhart klauen werde, so wie der damals mit StudiVZ einfach den Facebook-Source-Code genommen hat, so werde ich jetzt einfach diese Plattform aus den USA nehmen und es mit Deutschen aufziehen. Das ist quasi meine Idee klauen. Ja, ich werde deine Idee klauen, um reich zu werden. Ja, da wirst du aber, glaube ich, nicht reich. So ein okay, aber sozusagen bei dir wäre die Antwort jemand, der zum Thema gerade passt und der irgendwo vielleicht sogar vorkam. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendjemanden irgendwie mir vorschwebt, den ich jetzt super witzig fände oder irgendwas. Ich glaube, das muss einfach irgendwie von der Stimmung her passen. Und es kann jemand sein, der gar nicht, den kein Schwein kennt, aber der trotzdem da irgendwie Spaß dran hat und der wo irgendwie harmoniert und wo es lustig ist. So, das ist mir viel mehr wert, als dass ich jetzt irgendwie einen Prominenten aus dem Hut ziehe. Verstehe. Den ich SEO-mäßig in den Titel packen kann. Und steht ja auch hier nichts vom Prominenten. Ja, ja, nö. Ich hätte tatsächlich lieber einen Prominenten, und zwar hätte ich gern Will Arnett. Weil der die beste Stimme der Welt hat und weil der, Achtung Kachel, BoJack Horseman gesprochen hat. Ah. Und auch sehr witzig, meinen Humor trifft. Bei mir ganz billig Colin Malloy, weil er der Frontmann von Decemberists ist. Ich glaube, dass einer wie Will Arnett so Hobbyhumoristen wie uns halt auch einfach voll auflaufen lässt. So, ich glaube, dass da gar nicht wirklich... Ja, aber ich kann ja über mich selber lachen. Ja, aber da kommt, glaube ich, keine wirkliche Spannung und Dynamik zustande. Ja, das ist dann nicht so auf Augenhöhe, das ist schwierig. Da hätte ich wahrscheinlich lieber noch jemanden, den ich so abgrundtief verachte, ja. Den kann ich dann zumindest zynisch traktieren. Ja, und ich sag jetzt bewusst keine Beispiele. Deutsche TV-Prominenz. Aber keine Ahnung. Also irgendwie, okay. Ich bin offen für alles. Ja, schön. Manuel Mukowitz, @ManuelMukowitz auf Twitter fragt, ist euer Podcast wegen eurem Bier so gut oder euer Bier wegen eurem Podcast? Da, da, da. Da, da, da. Gagfrage, nächste Ich weiß Frage. Nicht, ob ich heute noch sagen kann. Versteinerte Minen. Ich konnte jahrelang sagen, dass ich keine einzige Folge nüchtern aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Ich weiß nicht, ob ich nicht mal eine Folge ohne Bier hatte. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, eine Folge, in der ich was getrunken habe. Und das war jetzt die Folge mit dem Whisky. Ja, Whisky habe ich auch mal als Bierersatz unter Umständen zu Hause dann, wenn ich Bierersatz, diese Lachsersatz, wenn ich gerade kein Bier im Kühlschrank finde. Ja, es ist ja Bier und Whisky, das weiß man ja auch nicht so, das ist ja relativ ähnlich in der Fertigung. So die ersten paar Produktionsschritte sind ja relativ ähnlich. Deswegen gibt's auch so viele Whisky-Destillerien in Deutschland. So, mehr als in Schottland. Ja, weil geht halt nochmal mit so. Im Prozess. Ja, das kann man nicht. Du musst dann zwar halt irgendwie 3 Jahre mindestens im Fass liegen lassen oder tendenziell eigentlich, wenn es gut verkaufen wird, 12 bis 15 oder 18. Das ist ein bisschen aber aufwendiger. Das Geschäft läuft ja schon mit dem Bier. In aber kannst genau, du sehr gut wenn du Bier machst, kannst du gut nebenher auch ein bisschen Whisky machen. Ja. Fneddy @Agmen, also A-G-M-E-N, fragt, musstet ihr schon Themen abbrechen? Weil der also Dominik eingeschlafen ist? Die Stange-Folge eben aus besagten Problemen. Aber da haben sie alle gehört, was das Problem war sozusagen. Aber ansonsten nein. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich sag mal, die Freddie Mercury-Kurzfolge war sehr lustig und ich habe auch gedacht, kann man das jetzt senden? Aber dann fand ich schön, dass wir in dem Moment drüber geredet haben, dass du einfach mit den ersten paar Worten schon erraten hattest, worum es geht und dann... Fand ich das auch sehr lustig. Weil ich keinen zweiten Gedanken drauf verschwende, dass man das nicht senden könnte. Ja, ich auch nicht. Also ich auch im Nachhinein, ich hätte es mega witzig gefunden, wenn ich dann auch einfach gesagt hätte, ja, das war's, bis zum nächsten Mal, danke Leute, ciao und die Folge einfach sofort. Mir fällt was tatsächlich noch, das ist jetzt die Antwort auf die Frage vorhin, wir haben tatsächlich mal was aufgenommen, das wir nicht gesendet haben. Was denn? Ja. Die Pumuckl-Folge, die haben wir dann aber nachgereicht, der Rechteklärung. Wir haben mal eine Variante von dem Bonus, von den Bonusfolgen ausprobiert, in der ich euch eine Begebenheit quasi, es gibt ja dieses Ratespiel, wo man eine Situation bildet und dann Ja-Nein-Fragen stellt. Wie so diese Black Stories. So in der Richtung. So ein Mann liegt in der Wüste mit dem Streichholz in der Hand. Das hat der Dominik verachtet. Ja. Nee, also das verachte ich wirklich. Also das habe ich schon gehasst. Ja, da Privaten kann man von dir so gar nicht. Nee, also das kann ich wirklich nicht. Dann ich, das Dynamik Format, nicht. Das Format ist wirklich, also das. Ja, aber das hält uns ja auch nicht davon ab, diese aber anderen in meinem Formate, Hirn, wo ich nichts mein, beitragen kann. In meinem Hirn ist wirklich zu 0% der Reiz zu erkennen, was von, also wenn ich doch keine Ahnung habe, warum soll ich denn irgendwo ins Blaue raten? Also das ist einfach was ich zu 0% nachvollziehen kann, was an diesem Spiel schön sein soll. Ja, aber so geht es mir in jeder Wer-bin-ich-Folge. Und wir sind trotzdem. Wobei ich aber gestehen muss, dass ich das mit den Storys total reizvoll finde, weil das ja auch so ein analytisches, ich muss das jetzt rausfinden, Ding ist, ne? Da triggert es halt echt so meine Nerd-Kleine. Ja, du bist, halt, du bist halt der Coder, der will halt dann schauen, wie er das halt zum Laufen kriegt. So. Ja. Ich dagegen. Verachte Coder. Bist eher so. Also das ist quasi unsere Lost-Episode. Ja, naja, das ist schön. Die Giftschrank-Episode. Giftschrank-Episode. Naja, das sind immer die nicht rauskommen. Anna, @die mit dem Müsli, fragt. Diana. Wann kommt der nächste Maurice? Ich habe tatsächlich jetzt keinen konkret in der Pipeline, aber wie viele Maurices hatten wir? 3 oder 4? 3, glaube ich, oder? Ich glaube 3. Der Bergsteiger, der Golfer und der Fahrradfahrer. Ja, ich glaube, es waren auch 3. Es wird mal wieder Zeit für einen. Ja. Ich bin für Vorschläge offen. Ich hätte aber noch eine Handvoll Fragen mehr. Und zwar, was bereut ihr am meisten, während der Aufnahme gesagt zu haben? Also ich sag mal, dass ich mich gerade durch meine, wir haben ja alle so gewisse Rollen hier auch in dem Podcast, und das heißt jetzt nicht, dass wir nicht der gut aussehende wir selber sind, genau. Wir sind alles die Podcast-Gesichter, oder? Ja. Nein, ich will sagen, dass wenn meine Rolle ist, ich bin derjenige, der vorzupreschen hat, dann halte ich mich halt auch ganz explizit nicht zurück mit so blöden Kommentaren als auch blöden Überlegungen. Und da denke ich mir manchmal schon, ob ich da nicht manchmal durch dieses Vorschnelle, was jetzt halt irgendwo ein Stück weit hier auch gefordert wird, manchmal in arg blöde Sachen reinrennen, die dann auch zu nichts führen und nicht lustig sind oder sowas. Naja, wobei ich schon das Gefühl habe, dass du halt deine Worte sehr mit Bedacht wählst. Also tendenziell, ja, keine Ahnung, so ist vielleicht was, wo du komödiantisch dann daneben schießt, so aus deiner Sicht. Ja, klar. Aber das meine ich schon. Keine Ahnung, was gesagt zu haben, was man so nicht sagt, ist ja dann eher. Gut, aber ich meine, das ist ja, es gibt Witze, die zünden und Witze, die zünden nicht. Ja. Ich meine, das ist ja, selbst wenn ich mir die wochenlang vorher überlege und aufschreibe, ist es ja auch nicht anders so. Ja. Ein gutes Beispiel, das ich da immer bringe, ist der Egelanwalt in der zweiten Folge, ersten Folge, der einfach bei den ersten drei Mal nicht lustig war, aber irgendwie nach dem fünften Mal ist es halt irgendwie. Du würdest zum Running Gag. So, das ja. Also ich meine, man kann dann sowas auch schon nochmal ins Positive wenden. Ja, und ich meine, wenn du dir auch mal anguckst, ich bin da jetzt mal ganz provokant, aber gerade so die großen Sendeanstalten, die Comedy-Formate senden, wie das Publikum da abgeht teilweise, das ist ja absurd. Aber ich kenne das von der anderen Seite, weil ich halt auch schon Publikum warm gemacht habe. Und da bringst du halt das Publikum dazu, in so eine, jetzt lachen wir über jeden Scheiß Stimmung zu kommen. Du kriegst ein Publikum da, wenn die da nicht total kontra sind. Du kriegst die da hin, das ist kein Problem. Und dann kannst du auch auf die Bühne gehen und ich will da nicht fies sein oder so. Und das ist, trifft überhaupt nicht auf alle zu. Und auch nicht auf die Mehrheit. Aber du kannst dann auch mit echten beknackten Gags die Leute zum völligen Abbrechen bringen, wenn du die Leute in eine gewisse Stimmung gebracht hast. Das geht schon. Und wenn du halt so ein Publikum auch vor dir hast, das du halt vorher so hochgepeitscht hast, und das ist halt bei vielen TV-Produktionen der Fall, dann hast du auch fast so eine Art Selbstläufe, dass dann die Leute auch anfangen drüber zu lachen, über Sachen, über die sie gerade gelacht haben, und dann wiederholst du es und die Leute lachen und lachen und lachen. Und ich kenne es auch von Bühnensituationen, und das kann sogar so weit kippen, dass du auf der Bühne stehst, keine gescheiten Storys mehr erzählst, weil sich die Leute kaputt lachen und anfangen selber irgendwo reinzurufen oder noch mehr über sich selber zu lachen. Ne, das kann so irgendwann so total in so ein so ganz seltsame Stimmung kippen. Beantwortet das jetzt die Frage? Ich habe auch überlegt, was jetzt die Frage eigentlich war. Wir haben schon Nein, auf deine Frage hin sozusagen, dass deine Gags da manchmal nicht zünden. Ach so. Und vor so einem Publikum wären die der Burner, selbst schon beim ersten Mal. Das ist ja aber auch, also da stehe ich komplett drüber so, ne? Das macht mir jetzt an der Stelle überhaupt nichts. Aber wir haben tatsächlich schon auch Sachen hinterher mal entfernt. Mir fällt nur partout kein Beispiel ein. Also wir haben mal, glaube ich, wenn es mal um konkrete Personen ging, wo wir mal in so einem spontanen Moment aus Reflex irgendwas nicht sehr Nettes über konkrete Personen gesagt haben, sowas nehmen wir in der Regel dann schon auch wieder raus. Ja. Aber es wirkt nicht viel. Ich wollte gerade sagen, wann wir das die letzten 20 Folgen schon lange nicht mehr, weil wir da natürlich auch inzwischen schon ein bisschen mehr drauf achten, aber ja. Keine Aber. Gut. Nächste Frage. Welche Folge hat am meisten Spaß gemacht zum Aufnehmen? Also ich habe die Sinovie und die Flotte der Verdammten fand ich göttlich. Also ich durchlaufe ja sehr viele Höhen und Tiefen bei so einer Aufnahme. So für mich ist das immer so ein, das geht ja Wochen vorher schon los, so ein, wird das funktionieren? Finden die das jetzt komisch? Muss ich das hier irgendwie, kann ich da schneller? Muss ich das weiter ausbreiten? Muss ich das reinnehmen? Muss ich das rausnehmen? Und dann läuft ja eine Folge auch manchmal so los, dass irgendwie am Anfang ist ja meistens nichts Spannendes. So. Und da passiert dann auch wenig. Es gibt aber dann trotzdem Folgen, wo es am Anfang schon komplett zerfasert. Wo ich dann schon immer denke, oh mein Gott, so heute war wieder so eine Folge, jetzt die 44. Wo ich auch am Anfang so denke, oh Gott, das wird überhaupt nie mehr was. So. Ja. Und irgendwann pegelt es sich dann aber ein und irgendwann läuft es und irgendwann ist die Geschichte normalerweise irgendwie spannend genug und irgendwann hat es einen Höhepunkt und dann ein hoffentlich schönes Ende und dann habe ich jetzt auch den Faden und die Frage verloren, aber ist egal. Ich durchlaufe sehr viele unterschiedliche Stadien. Wo du am meisten Spaß hattest bei der Aufnahme. Welche Folge? Also ich habe immer, das klingt jetzt total blatt und blöd, wenn ich sage, ich habe Spaß, wenn ihr Spaß habt, so. Ja. Aber dann habe ich halt meine Arbeit gut gemacht und freut mich das am meisten, so, ne? Also wenn. Ich möchte dir aber auch mal hier als Feedback geben, dass du du schreibst einfach fantastisch, anders kann ich es nicht sagen. Und ich glaube, das Zerfasern am Anfang liegt ein Stück weit in dieser Energie, die wir hier drin haben. Und das so, jetzt geht die Folge los, jetzt red mal. Und dann fängst du an, mit der Geschichte zu erzählen. Und dann ist da noch so dieses, ich sag mal, Rededruck. Und wir haben ja auch mal rumexperimentiert, erst eine kurze Folge zu machen. Aber dann nimmt es manchmal schon so viel Energie raus, gerade auf Ende der Folge, die man da dann braucht, sozusagen, das liegt halt, glaube ich, so ein bisschen an unserer überschwappenden Energie, die halt am Anfang irgendwo kanalisiert werden muss und was sich dann im Laufe der Folge normalisiert. Ich finde es ja schön, wie du dich als Gutmensch hier hinstellst und behauptest, dass wenn wir Spaß haben, dass dir es gefällt. Aber tatsächlich weiß ich aus eigener qualvoller Erfahrung, dass du hauptsächlich Emotionen wecken möchtest und Leid auch eine der Emotionen ist, was dich amüsiert. Ja. Also möchte ich das jetzt doch ein bisschen einschränken. Also sagen wir mal, ich würde aber auch nicht pauschal sagen, jede Art von Reaktion ist eine gute Reaktion, aber ist schon so. Reaktion ist wichtig halt. Emotionen. Ich glaube, für mich am meisten Spaß gemacht, und auch wenn es jetzt klischeehaft klingt, aber die Maurice-Folge, und zwar nicht, weil die Story so geil ist, sondern weil du mich so auf dem richtigen falschen Fuß erwischt hast, dass du mir eine Sportstory unterjubelst, was mich sonst null interessiert. Ich habe halt auch sonst für diese, der Underdog, Baseball-Filme und sowas, es ist halt einfach nicht mein Genre, komplett durch die Bank nicht. Soll ich mir was erzählen? So Geschichtsstories sind eigentlich voll nicht mein Genre. verstehe ich. Nein, das kann man erst. Also ich wäre einmal fast sitzen geblieben und da hatte Geschichte nicht einen nicht unwesentlichen Teil daran. So. Ja. Wenn wir uns fragen, wie wir auf den Namen gekommen sind, sollte man eigentlich nochmal genauer, wie man auf das Konzept gekommen ist. Aber gut. Anna fragt weiter, was ist der größte Vorteil am Podcasten? Dass man die Gesichter nicht sieht. Ja, würde ich tatsächlich genau das sagen. Nein, ja auch ganz Ahnung. Gerne. Mir das macht Spaß. Nein, pass auf. Worauf ich raus will, ist, wenn ich irgendwo zuhöre, mich konzentriere, dann glotze ich halt mal auch irgendwo ins Nichts und starre ein bisschen und lass halt mein Gesicht ruhen. Und mit meinen stark ausgeprägten Augenbrauen gucke ich halt tendenziell auch mal eher grumpy. Das sagen mir manchmal auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich mich konzentriere, dass ich auch mal grumpy gucke. Und ihr kennt mich jetzt auch, aber sozusagen Leute, die mich jetzt beim Streamen sehen würden, da bin ich halt jemand, der konzentriert dann auch so eher zum Moderationsmodus ist und so. Und das ist halt gerade über eine lange Zeit auch in gewisser Weise anstrengend. Und das finde ich halt beim Podcasten sehr angenehm, dass du nicht so auf die Gesichtszüge und Co. achten musst, dass du da halt, ne, macht auf andere Weise Spaß, keine Frage. Aber das ist halt irgendwie auch nett, dass du für mich, dass ich ein unterhaltendes Format habe, gleichzeitig aber nicht auf Video achten muss. Ich finde es tatsächlich eine sehr schwierige Frage. So was, das ist schon sehr allgemein. Das ist einfach ein wahnsinnig vielseitiges und ein cooles Medium, das vor allem Nischen eine Sichtbarkeit verleiht, wie sonst kaum ein anderes Medium. So. Und auch dieses Nachschauen, beziehungsweise Nachhören. Bei welchem anderen Medium machen das Leute so krass? Und ich warte immer wieder auf den Moment, wo mich mal jemand fragt, so, was hörst du zurzeit? Und ich kann nicht irgendwie was Neues sagen. Ja, so. Und ja, es ist aber trotzdem jede Woche wieder so, dass ich irgendwie einen neuen Podcast habe, den ich gerade total geil finde. Total. Und auch wenn es die Ultra-Nische ist. Und deine letzte Empfehlung habe ich jetzt auch durchgebinged. Ja, und also es gibt einfach so viel, dass dieses Format hergibt. Und es ist auf der einen Seite ist es hochprofessionalisiert, wie Fernsehen, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite der Skala ist es irgendwie wie das anarchische Piratenradio. So. Ja, ja. Und du hast dazwischen halt alles. So. Ja. Das beantwortet jetzt, ich weiß nicht, ob die Frage in diese Richtung abgezielt hat, aber Anna hat ja auch schon vier andere Fragen gestellt. Ja. So. Und eine letzte fragt sie noch, was wolltet ihr schon immer mal gefragt werden? Und ich antworte einfach mit diese Frage. Günther L. Fuchs, Günther L. Fuchs auf Twitter, aber Achtung, ohne H. Habt ihr mittlerweile irgendwo Käse-Leberkäse? Oder Käse, warte mal, Käse-Leberkäse schreibt er. Habt ihr mittlerweile irgendwo Käse-Leberkäse aufgetrieben? Nein. Nein, also tatsächlich weiß ich nur von diesem einen Metzger, wo ich den damals gekauft habe, dass es den da definitiv gibt und woanders ist mir der nicht begegnet. Ja. Mir wurde eine empfohlen, aber ich komme da nicht mehr oft hin, weil Homeoffice. Und ich habe inzwischen Käse-Leberkäse im Supermarktregal in einem Glas gesehen. Das ist ja widerlich. Da hatte ich euch ein Foto geschickt von. Okay. Aber was man tatsächlich mal, ich meine, ich habe schon oft selber, wenn irgendwo eine Feier ist, Leberkäse aufgebacken, da kann man einfach auch mal ein Stück Käse reinstecken. Warum macht man das nicht einfach mal? Kannst du auch einfach beim Metzger so bestellen, bestimmt. Kann ich bestimmt auch den Metzger machen lassen. Bestimmt, weil unser Metzger, der hat auch viel Käse. Ah, jetzt winkt endlich mal einer. Nein! Person mit Hund. Nein, das war die nicht. Das war Ach so, ich habe nur noch die Person mit Hund gesehen. Okay, Arnim Sommer auf Mastodon als @arnimrantoron@ruhe.social fragt, wie groß ist euer Team? Ich meine, Gags schreiben, Timing abstimmen, Recherche für die Nebenstory, Maske, Regie, wie oft müsst ihr vorher der Aufnahme proben und wie viele Takes braucht ihr im Mittel? Das ist die Antwort auf die Frage von Anna gerade. Ja, gut. Und folgende Sache checke ich gerade nicht ganz. Und was hat es mit Jonas wirklich auf sich? Ich glaube, der verwechselt den Podcast. Was hat es mit Jonas? Ja. Mit Jonas? Was das hat nicht es bei Dark? Mit, in Anführungszeichen, Jonas, in Anführungszeichen, zu wirklich auf sich? Ich glaube, das ist eine Dark-Frage. Okay, da bin ich raus. Wir wissen es auch nicht. Ich bin bekannt dafür, dass ich mal Dinge vergesse, über die wir vor 10 Minuten geredet haben. Aber Dark. Der ist auch Jonas bei Dark. Ja. Aber kann, ach so, ja, die Folge ist ja schon raus. Aber bezieht sich auf das Ende von Dark. Das kann sein. Wolfi @Leitwölfchen, was ich einen geilen Twitter-Handle finde, fragt, haben Philipp und Dome schon mal überlegt, eine lange Folge für die anderen vorzubereiten? Also tatsächlich muss ich kurz da einhaken. Bist du wirklich der Meinung, dass man das Dome ausspricht? Dome? Also Domo Arigato? Domo Arigato. Und stand von Anfang an das Konzept fest, dass Jürgen die langen Geschichten vorbereitet. Es begab sich zu einer Zeit, als das, nein, aber tatsächlich ist es ja ein der ältesten Schaffensmythen der Menschheitsgeschichte, wie dieser Podcast zustande kam. Du würdest damit sagen, wir haben schon ein, zweimal an anderer Stelle thematisiert. Ja. Aber wir antworten natürlich trotzdem gerne nochmal. Ja. Dominik? Jürgen sagt ständig, wir sollen auch mal machen, aber ich bin viel zu faul. Ja. Ich habe das Gefühl, ich rede besser, als ich schreibe, weil ich schon beim Reden sehr kompliziert rede und beim Schreiben noch viel komplizierter schreibe. Deswegen habe ich auch das Gefühl, ich kann es echt nicht mehr hören, so, weil es ist wirklich dauernd Thema gefühlt. So. Ja, ich weiß wirklich nicht, wo ihr die Zeit hernimmt. Also es ist mir ein, speziell beim Herrn Kraus, es ist unvorstellbar, wie viel Zeit dieser Mensch hier investiert. Und eines Tages wird Petrus ihn an der Himmelspforte entgegennehmen und sagen, danke, dass du der Menschheit all diese schönen Geschichten erzählt hast. Und Jürgen, dann kannst du noch antworten, was Teil dieser Frage ist. Wie lange dauert die Vorbereitung der einzelnen Folgen? Tage? Also das ist tatsächlich sehr schwer zu beziffern, weil ich habe auch aufgehört, da mir Gedanken drüber zu machen. Aber das sind mitunter gehen da schon mal 2 bis 3 Manntage für so eine Folge gehen schon mal drauf. Aber mit hocheffizienter Vorgehensweise. Also das ist, glaube ich, auch was, wenn unser Einzig da jetzt hinsetzen würde, dann wären wir nicht in 2 Tagen fertig. Naja, es gibt natürlich da auch Schwankungen und Unterschiede. So, die erste Folge hat zum Beispiel nicht sehr lange gedauert. Die war relativ, und das, obwohl ich 2 Bücher, glaube ich, dafür sogar hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, das war die gar nicht. Egal. Aber es gibt schon auch, was war die letzte Folge, die so 4 Stunden ging? Ich weiß nicht, ob man das so auf Podcast-Stunden, an Vorbereitungsstunden. War das die Torpedoboote? Nein, ich glaube, die Ausbrecher. Nee, die war nicht so lang. Die Ausbrecherfolge. Ich glaube, so eine Podcast-Stunde ist vielleicht so ein Vorbereitungstag. Das könnte vielleicht so halbwegs also ein Arbeitstag oder 24 Stunden? Naja, ein Arbeitstag, wobei der vielleicht schon auch dann eher 10 als 8 Stunden hat. Aber sowas vielleicht könnte man es ungefähr abschätzen. Also ungefähr mal 10. So kann man es vielleicht abschätzen. Müsste ich mal nachsehen, ob das ungefähr hinhaut. Aber es ist viel, aber wie soll ich sagen, ich brauche das. Irgendwo muss das ganze Zeug aus meinem Kopf hin. Ja. Schön. Tee und Kekse @meetjudith, liebe Grüße, fragt, was sind eure Lieblingsquellen bei der Vorbereitung? Das ist auch unterschiedlich, aber ein paar kommen dann doch immer wieder. Und das ist zum Beispiel Reddit auf jeden Fall, ganz weit vorne. Today I Learned zum Beispiel auf Reddit. Ist ein großer Quell der Freude, aber auch Spiegel eines Tages ist eine sehr gute Quelle, wo man immer mal wieder was findet. Andere Podcasts, wie also ich versuche immer Themen nicht zu behandeln, wenn sie in anderen Podcasts schon irgendwie ausführlich behandelt wurden, aber manchmal ist es einfach zu gut und zu passend, um es nicht zu tun, wie bei Maurice zum Beispiel, den ich ursprünglich im Dollop entdeckt hatte oder bei deutschen Formaten versuche ich, also wenn ich weiß, dass zum Beispiel ein Zeitsprung ein Thema schon behandelt hat, dann versuche ich es eigentlich nicht nochmal genauso zu machen, weil das ist dann einfach zu ähnlich. Ja. Aber die behandeln Themen oft anders, von daher stellt sich die Frage normalerweise gar nicht, weil die behandeln oft dann so den geschichtlichen Kontext sehr stark und das Drumherum und dann eine Begebenheit. Und bei uns geht es ja sehr stark um die einzelnen Personen und das Leben von vorne bis hinten von einzelnen Personen. Mhm. Und deswegen kann man sich auch super zum Beispiel unsere Folge mit den Kannibalen anhören und die entsprechende Zeitsprungfolge zu dem genau dem gleichen Thema, weil die trotzdem noch neue Aspekte jeweils zu dem Thema bringen. Dann würde ich noch dazu schmeißen, es gibt ein paar Twitter-Handles, per Twitter-Account, die sehr schöne Sachen raushauen. Da gibt es einen, ich weiß gar nicht, wie der Handler heißt, aber der heißt irgendwas wie Verrückte Geschichte. Wo einfach fast jeden Tag ein paar so. Ja, du meinst Dr. Guido Knapp? Ja, genau. Irgendwie genau. So, oder Guido Knapp. Der halt so Absurditäten aus der Geschichte rausballert. Ja, den gibt es auch noch. Und ich meine, Wikipedia ist auch oft. Also oft. Ja, und tatsächlich da wieder, ich weiß, dass ich sie zitiere, aber sozusagen ihr Twitter-Handle war da, bevor es den, und ihre Homepage, bevor es den Podcast gab. Ist halt auch entbehrliches, weil die ja auch vorher schon immer über absurde Leute oder irgendwas den Wikipedia-Artikel vertwittert hatten und darüber dann sozusagen, natürlich ist es nicht deren Urschöpfung, dass sie da, die haben zwar dann immer sozusagen den Wikipedia-Artikel ein bisschen humorvoll in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, was dann so neugierig macht, dass du dann in den Wikipedia-Artikel reinguckst. Aber da habe ich auch tatsächlich schon mal eine Stunde oder zwei zugebracht, um mal da die alten Einträge zu screenen, ob da irgendwas passt. Aber tatsächlich ist es auch da eine andere Ausrichtung. Also da geht es dann irgendwie um ein Event oder eine Tatsache oder ein irgendwie, also gar nicht oft um Personen und deren Leben. Also von daher passt es da schon nicht. Und mir ja ist gut, ich suche ja immer Leute für die Kurzfolgen. Ja, okay, das ja. Und mir ist auch aufgefallen, also Wikipedia, aus Wikipedia-Artikeln eine spannende Lebensgeschichte rauszulesen, ist eine Kunst für sich. Ja. Also ich muss in aller Bescheidenheit sagen, dass ich, glaube ich, relativ viele Menschen, Geschichten der Menschheitsgeschichte kenne, so, wo ich dann, nein, keine Ahnung, so. Ja. Ich würde uns alle drei jetzt als, du bist ja ein Angeber. Trotz geschichtlicher Schwächen als gut gebildet einfach mal einschätzen. So, der Philipp wird so eine Aussage nie treffen, weil er weiß, was für gebildete Menschen es noch gibt da draußen. Also vor allem aber mit Schultern bin ich tendenziell gebildet. Keine Ahnung. Ich kenne auf jeden Fall nicht nur zwei Leute. So. Und ich habe eigentlich kaum Probleme, eine A-Folge vorzubereiten, weil ich mir dann immer genügend im Kopf hatte, wo ich dann nachgeschaut habe, ob da halt genügend Hinweise möglich sind, halt um den oder die Person halt dann zu. Also habe ich auch null da schreiben. Genau, so. Das habe ich ja oft auch noch nebenher so, das fällt irgendwie ab im normalen Tag. Ja gut, das bei so dir, die sozusagen noch mit rausfallen, finde ich ja total verständlich. Ja, aber eigentlich passt es ja gar nicht, ne? Weil wenn eigentlich eine Person sich dafür eignet, dann eignet sie sich gar nicht für das andere Format. Ja, eben. Deswegen sucht man da schon ganz anders danach. Das ist was nee, aber ich meine sozusagen, du suchst da was und denkst, oh nee, passt nicht in ein volles Format, aber dann hast du ja gleich jemand für eine Kurzform. Ja. Theoretisch. Das würde jetzt tatsächlich bei einem hatte ich jetzt, das ist ein gutes Beispiel, tatsächlich hatte ich jetzt bei einem, die hatten wir in einer Kurzfolge, den Lord Baden-Powell. Und mir hat ein Hörer, jetzt habe ich es leider verraten, von daher ist er raus, das Buch dazu geschickt und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Aber das werde ich jetzt nicht machen, aus dem Grund, weil wir es in der Kurzfolge schon behandelt haben. Und das jetzt blöd wäre, das nochmal nachzuerzählen, nur in ausführlicher. Ich kann trotzdem jedem empfehlen, sich da mal die Biografie zu holen. Das ist wirklich spannend, was der alles gemacht hat. Na und zu guter Letzt. Ich wollte ja, ach okay, so, kürzlich verstorbene Leute finde ich oft auch noch, ne, weil dann guckst du mal doch mal nach, so konkretes, also zum Beispiel Astrid Lindgren war zwar nicht kürzlich verstorben, aber da war irgendwie ein Artikel nochmal über sie in der Zeitung und dann waren, Astrid Lindgren, eigentlich tolle Figur, was hat die eigentlich noch so gemacht? Und dann bin ich da eben auf diese Sachen gestoßen. Wie heißt noch gleich die Seite mit den Leuten, die bald sterben werden? Ja, die Seite. Nein, was ich noch sagen wollte, also was wirklich gar nicht so einfach ist, wie man manchmal annimmt, ist Wikipedia-Seiten so zu lesen, dass daraus eine spannende Geschichte wird. Also oft klingt was auf Wikipedia ultra langweilig und dann lese ich irgendwie eine Biografie dazu und denke mir, Alter, das stand da ja alles gar nicht, oder das war da gar nicht betont, oder. Aber geht auch andersrum. Aber es ist tatsächlich was, was mir auch aufgefallen ist, wo ich wusste bisweilen, dass es spannenderes Leben war, als mir deutsches Wikipedia zu glauben gegeben hat. Oh, ja. Und dann musst du halt auf Englisch switchen und auf einmal ist es halt ein Fünffaches und ein Detailgrad, der halt einfach. Aber nicht nur in der, nicht nur in der Länge, sondern aber auch in der Art der Ausarbeitung ist Englisch dann halt auch viel besser. Was aber wirklich ein nicht zu unterschätzender Quell für Inspiration bei mir ist, sind die Fußnoten bei Wikipedia tatsächlich. Also wenn du irgendwo ein spannendes Ereignis hast und guckst dir dann mal einzelne Personen durch und schaust dann mal, okay, von der Person gibt es eine Biografie. Das heißt zumindest schon mal, dass das Leben irgendwie erzählenswert war. Ja? So, das ist schon mal ein guter Hinweis. Und da kannst du dann auch nochmal das eine oder andere rausnehmen. So bin ich zum Beispiel dann auch zu dem Buch über die U-Boote damals irgendwie gekommen. Das war auch irgendwie aus den Fußnoten der Wikipedia. Leider gab es zu Karl Adolf Schlitt keine Biografie, aber also Wikipedia-Fußnoten ist auch noch eine wichtige Quelle. Ja, und dann habe ich noch eine allerletzte Frage von fheinalex@fheinalex. Wer ist euer Lieblingsklaus? Also der Andreas, ganz klar. Ja, ich wollte gerade sagen, der beim Trio mitgemacht hat. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob es Klaas ist oder Andreas. Klaas ist schon auch schön, weil das ist so der heimliche Klaus, der hat sich noch so reingeschummelt. Ja. Aber Andreas schießt einfach den Vogel ab. Also für mich ist es derjenige, der das Trio mitgegründet hat und nicht Klaus heißt. Ganz klar. Das ist der beste Klaus. Ich brauche jetzt mit ernsthaften Antworten gar nicht kommen, oder? Doch, also du kannst auch einfach Klaus sagen. Klaus. Gut, danke. Oder Dominik. Der blaue Klaus. Na dann. Was ist der blaue Klaus? Ist der verwandt mit der blauen Mauritius? Was war denn der blaue Klaus nochmal? Was war denn das? Einfach mal Dinge behaupten. Ich überlege gerade, der blaue Klaus war doch so ein stehender. Die blaue Maus ist eine Whisky-Distille hier in der Gegend. Warte mal, der blaue Klaus? Ja, es gibt diesen, es gibt einen Zug, der heißt so. Aber was war denn der blaue Klaus? Der war's. Nein, bei Wum und Wendelin, dieses Viech. Das ist auch was ganz vielen heute nichts mehr sagt. Ja, das stimmt natürlich. Dieses Alien. Krass, okay, habe ich jetzt seit Jahr und Tag nicht mehr gesehen. Ja, das heißt der blaue Klaus. Ja. Und der spielt in der Band. Vielleicht. Ich glaube nicht. Vielleicht. Ja. Ja, jetzt werden wir noch 3 Minuten machen, haben wir die Stunde voll. Ja. Ich glaube, die Nachwelt würde über uns richten, ey, wir hatten interessant war. Schöne Fragen. Also ich bin sehr begeistert von unseren Hörenden. Also ich muss ehrlich sagen, dass die Frage nach dem Käse-Leberkäse in mir ein kulinarisches Loch gerissen hat. Weil tatsächlich lüstete es mich für Monate, wenn nicht sogar Jahre danach. Passt auf, wir machen das jetzt so. Mir ist ja das mit der Aufnahmesituation hier schon länger ein Dorn im Auge, weil das so kahl und hallig klingt. Wir touren mal wieder. So, mal von dir zu mir, zu dir, zu dir. Ach so, vielleicht kommt ihr einfach mal wieder zu mir und ich besorge Leberkäse und backe da Käse rein. Aber kannst du nicht gleich einen Käse-Leberkäse beordern? Nein, ich möchte mir selbst die Finger schmutzig machen. Okay. Ich hoffe, du kaufst auch so einen ganzen Leibkäse, so ein großes Rad. Ja. Das ist voll geil, wenn er den ultra teuren, mega geilen Käse kaufen würde und den so einen ganz schäbigen Rewe. Soll ich euch mal einen richtig geilen Käsetipp geben? Ja. Kauft euch mal so ein kleines Mischbrot, so 2 gute Handvoll, so ein kleines Mischbrot. Schneidet da die Kappe runter und macht dann ein Loch, wo genau so ein Camembert reinpasst. Und den packt ihr dann da rein und stellt das Ganze in den Ofen. Und dann habt ihr so einen richtig geilen Ofenkäse aus dem Brot gebacken, wo du dann wirklich du kannst dich reinlegen. Mir gefällt, wie du denkst. Da würde ich einfach, also mir gefällt's gut. Was ich da auch immer empfehlen kann, was viele Leute mit reinlegen. Oh ja, das ist super. Was viele Leute nicht wissen, du kannst in praktisch allen Bäckereien, die jetzt keine so Kettenbäckereien sind, vielleicht geht's da auch, kannst du einfach Brotteig kaufen. Aber Ketten schmecken doch gar nicht. Ja. Nee, aber wenn du da irgendeinen guten Bäcker hast, dann kannst du da auch hingehen und kannst sagen, jetzt gerade, wenn die Zeit wieder losgeht mit hier Zwiebelkuchen, dass du sagst so, hier bitte, ich will für 2 Bleche Zwiebelkuchen bitte Brotteig. Ich hätte ihn gern morgen und dann kannst du da hingehen und dann einfach abholen. Aber kannst wo du ja auch ist denn, also mein Bäcker ist so gut, der backt mir das Brot sogar? Weil, also wo ist denn der Vorteil, dass ich das dann in meinem dilettantischen Küchenofen backe, im Gegensatz zum geilen vielleicht Holzofen, den der Bäcker hat? Klar, der hätte einen besseren Ofen, aber wenn du halt sowas wie eben Zwiebelkuchen Snacker. oder keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die machen so Schinken im Brotteig oder sowas, machst, dann kaufst du dir halt da einen geilen Teig. Ach so. Kann ich da nicht einfach viel einfacher noch meinen Schinken mit zum Bäcker nehmen und sagen, ich komme morgen wieder, und dann hätte ich gern da auch ein Brot. Das ist ja die Frage, ob er dir das macht. Das also mein Bäcker würde das wahrscheinlich sogar machen. Hui. Der Herr Kraus hat exzellente Beziehungen, wenn du verstehst, was ich meine. Na dann. Ich bin auch da immer wieder gefordert, wenn es um Computerdinge geht, bei meinem Bäcker. Von wirklich? Naja, meine Frau arbeitet im Büro beim Bäcker, das hatten wir doch auch schon ein paar Mal hier, oder? Ach so. Aber das stimmt, ist jetzt nicht gerade ein 4000-Mann-Bäcker. Also für diesen Bäcker habe ich schon Internetseiten gestaltet, ich habe schon Banner fotografiert. Warst du mal im Brückencenter in Ansbach? Im Marktparkhaus? Da hing, ich weiß nicht, ob sie heute noch hängen, aber da hingen so 3 Meter mal 1 Meter Banner mit Brot, belegten Broten, Fotos von belegten Broten. Die hast du gemacht? Ja, die habe ich gemacht. Wow. In der wirklich? Ja. Du bist Brotografie. Ich bin Brotografie. Also das beste Bilder, die ich je gemacht habe, auf jeden Fall. Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, du bist ein Tausendsasser. Das haben wir auch. Stimmt. Endgültig. Sag's noch einmal, dann haben wir auch die Stunde voll. Du bist der Tausendsasser. Ich bin schon 2000-Sasser. Tausendsasser. Tausendmal gesasst. Oh. Danke für die ganzen Fragen. Yeah. Ich würde sagen, wenn genug Fragen wieder zusammenkommen, machen wir das mal wieder. Das fand ich jetzt doch eigentlich ganz nett. Und wer immer jetzt an dieser Stelle angekommen ist, möge sich bitte bei mir rückmelden. Yeah. Das ist ja jetzt auch, weil jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder Leute eintrudeln, ne, die sich so auf Aufrufe von vor 3 Jahren melden. Ja, auch die Klo-Folge so. Immer noch. Das ist echt super. Das finde ich gut, sowas. Also, wenn man so Samen pflanzt und dann ne, so Jahre später erntet man, schön. Der Herr, für die Pandemie war keine nichts, was der Philipp nicht vorausgesehen hat. Oh, jetzt kommt die Verschwörungstheorie wieder. Oh, so. Grüß an den Peter. So, liebe Leute, für euch Nacht. Reicht's. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ade, bleib schön. Ciao mit aus.